Bayern 2. Hörspiel. Am Königsweg von Elfriede Jelinek. Teil 2. Was Sie sagen. Doch, na, so sagen Sie es doch. Wie meinen Sie das? Dass eine Zukunft stattfindet und Sie sind drauf? Sie sind gut drauf? Vor allem als weiße Rasse insgesamt doch recht gut, oder? Wer bitte soll dann die Arbeit machen? Ach so, da haben wir ja noch die Polacken und die Bohnenfresser. Die arbeiten für gut, also für nichts. Die arbeiten gut, kriegen aber nichts dafür. Und der Welthandel? Auch gut drauf? Die Nationen werden ausgeschlossen und antworten darauf, womit? Was sagen Sie dazu? Dieser Wettlauf wird in den Abgrund führen? Ist das die Spalte von vorhin? Bin ich in die falsche gerutscht? Die Erdball ist ja kaum wiederzuerkennen. Na schön, dann findet sie halt statt, die blöde Zukunft. Von mir aus. Ich werde sie eh nicht mehr erleben. Der hier kennt sie und begrüßt sie und verteilt seine Preise. Seinen Gewerkschaftsmann wird er morgen wieder anrufen. Bei dem muss er die Stimme nicht verstellen. Aua, jetzt ist schon wieder ein Gehaltscheck geplatzt. Mein Trommelfell, so nehmen Sie doch Rücksicht. In der Gegenwart, in der Jimmy Hoffa schon verschwunden ist, er ist in der Vergangenheit verschwunden, der Gewerkschaftsmann wiegt das Haupt und schlägt vor, das Büro der Föderierten zu verständigen. Diese Arbeiter sind illegal. Sofort feuern, das Ganze. Dann wird's wenigstens warm auf der Baustelle. Von mir aus. Aber vorher nütze ich noch jede Gelegenheit, Geld zu verdienen, indem ich niemand sonst etwas verdienen lasse. So bleibt alles mir. Dieser König, faustig hinter den Ohren. Aber nicht im Gesicht. Dort ist noch Platz. Auch auf seinem Haupte. Mit der Krone aus Haar. Es ist ein bitteres Leben, dass er auch für da unter Menschen leben muss. Sogar als ihr Anführer. Nicht sehr schmeichelhaft, solche Leute anführen zu müssen. Er hätte gern andere. Aber jetzt ist er nun mal da, der König. Was für Versammlungen der Bürger wird er besuchen, was für Feste, von denen viele weinend nach Hause gehen werden, aber nicht wollen. Sie wollen noch bleiben und dabei sein. Dabei sein ist alles. Welches Übel fehlt jetzt noch? Mal überlegen. Vielleicht sagt er es uns ja. Also, jetzt will der die Zukunft auch noch mit schuldenfinanzierten Ausgaben sichern. Das hat schon bei den vielen Einfamilienhäusern nicht funktioniert. Aber vielleicht hält das Land sowas ja aus. Und dann sind wir alle finanziert und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Denn wir können alles mit unseren Schulden finanzieren. Eine grenzenlose Wohltat, wenn wir das Nachbargrundstück auch noch dazu kaufen. Das sagt der dort und der da drüben auch. Viele sagen das, deren Einkommen stagniert. Und die jetzt bald werden einbrechen gehen müssen. Und da kommt sogar eine Frau mit so Krallen daher. Nein, die Sphinx ist sie nicht. Obwohl man das annehmen könnte, weil sie singt. Die Hündin? Sie singt? Sie ist ausnahmsweise keine Seherin. Sie sieht nichts, sie weiß nur. Sie weiß, die Nichtverstehende. Keine Seherin ist sie, sonst hätte sie den von sich selbst geblendeten König, der da herumtorkelt, weil er den Spiegel nicht findet. Nur dort sieht er sich nämlich. Auch blind kennt er sich im Spiegel aus, diese eingetopfte Narzisse. Und außer sich ist er, nein, außer sich will er nicht sehen. Sie weiß, sie, die überhaupt keine Seherin ist, weiß, wer bald auf dem Thron sitzen wird. Aber das wissen wir doch alle längst. Und sind verzweifelt. Aus den Augen der Frau kommt Blut. Blut kommt aus ihr heraus. Es kommt heraus, wenn man einer Frau etwas anvertraut. Diese aber hat kein Vertrauen zu uns. Blut schießt aus ihr hervor. Wo auch immer. Ich vermute fast auch von unten, eben von überall. Und die behauptet, sie kann die Zukunft sehen. Das behauptet sie aber nur. Sie ist ebenfalls von unserer Schuld finanziert worden, wie das meiste hier. Und mit unseren Schulden bezahlen wir auch den Rest. Es gibt aber keinen. Der König hat alles aufgebraucht. Jetzt braucht er uns. Von mir aus? Bitte, wozu wäre ein Seher? Will er eine Frau sein, dann Seherin. Das war nun wirklich unnötig, das sagen sogar unsere heimischen Seher. Wozu wäre ein Seher also gut, wenn er nicht die Zukunft sehen, sondern nur übersehen, ich meine überblicken könnte, was derzeit hier los ist? Heil! Heil unserem Volk! Aufstehen und noch einmal lauter! Heil! Bitte verhöhnen Sie diesen blinden Mann nicht, der kann nichts dafür. Lassen wir lieber diese Frau ran. Nein, nicht diese. Die bleibt lieber zu Hause. Viel schlechter kann sie es dort auch nicht treffen. Da lässt sie sich lieber einen neuen Körper und ein neues Gesicht machen und dann noch eins und noch eins. Wir schätzen die Frauen. Jetzt schätzen wir sie. Das war nicht immer so, als wir nur Models geschätzt haben. Dafür aber auch solche, die wir gar nicht kennengelernt haben, die sogar besonders. Wir haben nur behauptet, sie zu kennen und mehr als zu kennen. Sie sagt nein, aber nicht zum König. Macht ja nichts. Frauen für den König. Ja, die dort und die auch. In Wirklichkeit war es aber nur eine einzige. Was der König verschleiern will, anstatt dass er alle anderen Frauen verschleiert und sagt, die will er nicht, die sind ja nicht zum Anschauen. Das steht auf dem Transparent dort. Ist also durchsichtig, ja? Ach, was weiß ein Fremder? Was sieht ein Blinder? Was kann er anhaben, denen, die im Lichte wohnen? Bei Lichte besehen möchte ich sofort eine andere Wohnung. Wir sind in das Spiel hineingezogen worden und setzen uns jetzt als ein Paar viele Millionen. Nein, wir setzen die Millionen lieber. Da ist unsere Chance größer. Wir sind über keinen Konflikt erhaben, wir machen den Konflikt. Und die Weisen, die jetzt auftreten werden, sind nicht blind, sie sind nur blindwütig. Sie sind nicht weise, sie sind wütend, was ihnen das Gehirn vernebelt. Sie erkennen nicht mal mehr, in welcher Höhle ihr Lager ist und schlagen es auf, wo sie wollen. Sie sind immer und überall, sie werden immer mehr, immer neue kommen herbei. Man nennt die Blinden neuerdings Berater, das ist nicht so diskriminierend. O allzeit höchst geehrte Männer des Landes, die Frauen und alles dazwischen sind selbstverständlich mitgemeint. Ich habe großen Respekt vor Ihnen, vor allen, alle eingeschlossen, ihr Männer, was werdet ihr an Taten hören, was sehen oder nicht sehen, welches Leid empfinden? Wenn wir dieses Haus danach wieder abwaschen wollen, müssen wir einen ganzen Fluss umleiten, anders wird's nicht sauber werden. Was jedoch an all dem Leid am meisten schmerzt, wird sein, dass sie sich als selbst gewählt erweisen wird. So, sind wir jetzt alle geliefert? Nein, nur das Überlieferte ist geliefert worden, das eh schon jeder kennt. Die Höhle ist ja klein, in der wir wohnen. Man sieht alles, sogar als Blinder. Als Sehender kann man es als Zeichen an der Wand sehen. Und diejenigen, die mit uns hausen, werden sofort gefragt, aus welchem Stall sie stammen. Sie sagen, sie stammen aus keinem Stall. Sie herrschen aber trotzdem wie ein König, bis sie wieder befreit werden. Dabei haben sie ihn gerade erst auserkoren. Egal. Das historisch Überlieferte ist inzwischen verkleidet worden als das, was war und gleichzeitig kommen wird. Gewählt ist gewählt. Und so maßt sich das Überkommene, das über uns gekommen ist, wie die Pest, die heilsam ist. Nein, heilbar. Warum ist es überhaupt gekommen? Wozu? Und so maßt sich das Überkommene an, über uns zu bestimmen. Um das Überlieferte, also das Ewige zu spielen, muss es ein anderes Kostüm anziehen, das etwas länger hält. Vielleicht sogar bis zur Himmelstür. Denn hier auf dem Land ewig sein kann es nie. Hier muss geerntet werden. Das schafft es nicht. Echt nicht? Eine Überlieferung kann nicht nachträglich geändert werden. sonst wäre sie ein Orakel, von dem man weiß, dass es höchstens in der Hälfte der Fälle stimmt. Das Überkommene also maßt sich an, in seinem unschöpferischen Prunk dann doch nur in dieses Haus einzuziehen, das der Herrscher noch nicht einmal selbst gebaut hat. Wer will das schon hier einziehen? Doch die Leute bringen sich gegenseitig fast um dafür. Tja, ich sage halt unschöpferisch. Denn was uns überkommen ist, ist ja schon längst da. Es ist vielleicht erschöpft, aber geschöpft muss es nicht mehr werden. Es ist das Alte, das wir schon kennen und das jetzt wieder als neu begrüßt werden darf, weil es nötig ist, immer wieder einen neuen Menschen zu bekommen. Und wäre es in der eigenen Familie. So, das wird uns gesagt. Diesen Schimpf müssen wir auf uns nehmen, zu sein wie jeder. Der König hält es jedenfalls nicht aus, zu sein wie wir. Vor dem Neuen haben wir Angst. Das wird uns ja nie gehören. Jetzt gehört uns alles andere doch auch schon nicht mehr. Wie viele Leasingraten noch? Wie viele von uns dürfen als Arbeiters verbraucht werden, ohne Verbraucherschutz, den uns der König nicht gewährt? Wozu? Er braucht ihn ja auch nicht. Wir warten immer noch drauf, was das Überkommene sich anmaßt. Nur das Haus vorhin, das ist uns zu wenig. Es muss einen höheren Grund dafür geben. Wir haben noch nicht gesagt, wozu und wie das alles überhaupt gekommen ist. Das müsste doch wenigstens jetzt kommen. Wir haben viel gesagt, aber das nicht, oder? Genau hier müsste es stehen. Von Ihnen müsste es lauthals benannt vom Podest hinunter geschrien werden. Maßt es sich die Anmaßung an oder nicht? Oder was anderes, das uns plötzlich überkommt? Da kann ja jeder kommen. Die Raten schaffen wir nie. Die wachsen uns über den Kopf. Wir schaffen es ja nicht mal, unseren Wünschen eine echte Chance zu geben. Denn ihre einmalige Chance hatten sie schon. Wir haben gewählt. Ich nicht, aber andere, an meiner Stelle. Doch dort, wo ich sie haben wollte, waren sie nicht. Sie waren an anderer Stelle und haben das Falsche gewählt. Und die Wünsche müssten dann ja auch mal bezahlt werden. Gut, was das Überlieferte tut, wissen wir jetzt ungefähr. Wissen Sie es? Ich habe das geschrieben, aber wissen tue ich es auch nicht. Die Früchte des Globus, nein, der Globalisierung, sind endlich so unfair wie möglich verteilt. Die Unzufriedenen wachsen auf Bäumen und werden gepflückt und zu Saft verarbeitet. Das bringt mehr, als sie roh zu essen. Denn für Saft kann man auch die Fauligen und die Matschigen und die Gemeinen nehmen. Was das Überlieferte tut, wen interessiert's? Na, Sie wissen es nicht, aber ich. Ich glaube es zumindest. Ich kann es bloß nicht sagen. Also, was macht das Überkommene wirklich? Das würden wir gerne erfahren, wenigstens jetzt. Das sind Sie uns noch schuldig geblieben. Und wir haben Schulden nicht so gern. Die Banken mögen Sie eher schon. Da können Sie dann ordentlich was draufschlagen, womit dann wir geschlagen sein werden. Kommen Sie bitte dort rüber, dann kriegen Sie es. Kein Wunder, dass wir verlassen worden sind und nicht einmal mehr Wünsche haben und uns das Wort vor dem Mund abgeschnitten haben. Na, Autorin, dafür haben Sie aber viele Worte gemacht. Ich weiß schon lange nicht mehr, was ich da sage. Aber der König weiß es auch nicht. Er sagt es mit seiner gespaltenen Zunge. Man weiß nie, welche Hälfte was sagt. Seine Arbeiters müssen die elektrischen Leitungen mit bloßen Händen aus der Wand reißen. Das würde ich mich nicht trauen. Und sie dürfen gar keine Atemschutzmasken tragen. Was brauchen die, ihren Atem zu schützen? Den brauchen sie für was anderes. Nicht ich habe sie gemacht, die Schulden. Ich habe sie von einem anderen, von mehreren anderen, gebraucht, übernommen. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat und wer uns danach verlassen hat, damit wir ihn nicht finden. Das muss doch auch ein anderer gewesen sein. Auch wenn wir vor dem Rückwärtsgewandten nach vorn ausweichen, müssen wir ihm leider doch, und wäre es nur für einen Augenblick, ins weiße Gesicht sehen. In andersfarbene Gesichter schauen wir absichtlich nicht. Einen Moment müssen wir sehen. Gleichzeitig sehen, was war und was kommt, während wir ohne Übertreibung sagen können, das Überkommene, Das Herabfallende, nein, das Herablassende. Diese Worte stimmen alle nicht. Aber wir müssen sie nehmen, weil uns keine anderen einfallen. Das Herablassende und seine Freunde, die über uns gekommen sind, ja, jeder für sich. Wie ein Gewehr, das wir auf der Schulter tragen. Jederzeit tragen wir es. Jeder darf es tragen. Dafür setzen wir uns ein. Jederzeit kann es losgehen. Jeder darf es auf seinen Schultern tragen. Wie der Heilige das Jesuskind durch den Fluss? Ich weiß, heilig wurde er erst danach, weil sie beide nicht ersoffen sind. Warten wir also. Das Überkommene, da ist es ja schon wieder. Ohne dass wir wissen, wozu es dienen soll. Aber dienen muss es. Herzlich willkommen, wir kennen Sie doch. Wir kennen sogar Ihre Freunde. Genau. Das tragen wir in den Ausguss. Nein, Austrag. Nein, falsche Stelle. Der Unschöpferische. Ich sagte Unschöpferische, nicht Unerschöpfliche. Prunk. Was ist mit dem? Die ganze Zeit reden Sie schon von ihm. Wissen Sie überhaupt, was ein Prunk ist? Nein? Ich weiß, was ein Prunk ist. Immerhin. Jetzt machen Sie aber einen Prunk. Nein, Punkt. Also, ich weiß es nicht, doch es ist einer Überlegung wert, wenn auch nicht meiner. Das hat sich ein anderer überlegt, der mir in dieser Hinsicht in jeder anderen aber auch weit überlegen ist. Macht ja nichts. Also, das Überkommene maßt sich in seiner Besinnungslosigkeit des Berechnens, bei dem immer das Falsche herauskommt, weil es keinen Sinn hat, etwas im Zustand der Besinnungslosigkeit zu berechnen. Ich kann ja nicht einmal rechnen, wenn ich bei Verstand und nicht ohnmächtig bin. Ich schweife immer ab, bitte um Entschuldigung, ist mir jetzt schon zum 10. Mal passiert. Mindestens. Herr Heidegger ist schuld. Einmal spreche ich ihn jetzt persönlich an, weil er mir schon oft gute Dienste geleistet hat, indem ich ihn missverstanden habe. Was ist Ihnen denn da eingefallen, was sonst wirklich keinem eingefallen wäre? Ich verstehe ja noch nicht einmal, was ich missverstehen könnte. Es ist also gezählt und gerechnet worden und herausgekommen ist das eine. Der einzige? Ja, der mit seinem Eigentum, mit seinen Eigenheiten, die er sich leisten kann. Bitte einigen Sie sich, wer das sein soll, denn da ist er schon. Da steht er schon vor der Tür. Applaus, Applaus. Nein, jetzt ist er drinnen. Dass der also die Freiheit gesucht, aber die falsche Tür aufgemacht hat und jetzt ganz bei Ihnen ist. Oder war das ein anderer? Ach so, Sie haben sich schon geeinigt auf den einen, um einmal über seine Ermächtigung zu sprechen? Bitte, also ich tu's ja nicht wieder, dieses besinnungslose Berechnen des historisch Überlieferten. Das aber noch gar nicht überliefert wurde, dazu ist es noch zu neu, das Überlieferte, das noch gar nicht da ist, aber bald. Nein, Entschuldigung, ich vergesse es immer wieder. Da ist es ja. Der König, es hat alles schon stattgefunden, ist aber noch nicht vorbei. Oder wird es erst stattfinden? Beziehungsweise findet es derzeit woanders statt? In einer anderen Dimension? Nein, nein, nein, nein, nein. In unserer. Ein seltenes Ereignis, so dass man bereits sehen kann, was ist. Aber noch ist es nicht. Noch ist es nichts. Das lassen wir jetzt bei der Auszählung der Stimmen einmal gründlich auf uns einwirken. Haben die Slot-Machines gelogen? Mit denen kann man auch ganz schöne Verluste machen. Nebenbei bemerkt. Hat jemand andere etwas eingeworfen oder etwas rausgenommen? Seien wir froh, dass eine Eingabe erfolgt ist. Ein Einwurf. Nicht zu verwechseln mit dem Einwand, den ihr viele haben können. Der Wurf ist getan. Man sieht den Werfer nicht. Und da ist niemand, der diesen Wurf entgegengenommen hätte. Vielleicht hat er gedacht, es wäre nur ein Entwurf und hat ihn in den Papierkorb gehaut. Egal, er hätte immer mehr wollen. Doch es war schon genug. Was haben wir getan? Der Seher will Boten, die ihm berichten. Und dann wird er lügen, er hätte alles selbst gesehen. Aber die Boten haben die falsche Vorlage und die falsche Vorgabe. Und sie sehen, dass wir den Falschen gewählt haben, können aber nichts tun. Sie sind dem Weisungsrat berichtspflichtig. Doch wem nicht zu raten, dem nicht zu helfen ist. Jetzt weiß niemand, was er machen soll. Also zuerst einmal muss er schriftlich bestätigen, dass man kein Computer sei. Nein, ist man nicht. Ein Bot, Böte ein anderes Bild. Dies hier zeigt zweifelsfrei einen Menschen, einen echten. Doch was seine Stimme betrifft, so sind Zweifel angebracht. Und auch dieses Bild ist aufschlussreich. Bloß hat keiner den Schlüssel dazu. Nicht zu korrekt sein, nicht schreien, nicht spucken, nicht Transparente schwenken, nicht Scheiben einschlagen, nicht bei jeder Gelegenheit Halt schreien. Davon wird nichts angehalten werden, nicht von Menschen, die nicht einmal für Tiere bremsen würden. Nicht andere als dumm anklagen. Das gilt für mich. Ich tue es ja die ganze Zeit. Nicht auf andere herabschauen, nicht sich erheben und wenn, dann den Sessel stehen lassen, nicht selbstgerecht sein und nicht korrekt sein, aber auch nicht sein, was andere beleidigen oder kränken könnte. Als Enttäuschter nicht selbst enttäuschend sein, auch sonst niemanden täuschen. Der König sagt, was ist. Nur Sie täuschen sich immer. Er nicht. Am besten gar nicht sein. Was Herr Egger von seinen Heiden und seinen Äckern aus schon diesen Juden, die er nicht zum Schwiegersohn hätte haben wollen, empfohlen hat. Allerdings auch nur Deutschland betreffend. Ansonsten können die Juden ja doch recht praktisch sein. Entweder sein oder gar nicht sein. Wer weiß schon, was der Herrscher mit uns anstellen wird. Der stellt ja immer was an. Und er stellt auch Leute ein, die von ihrem mageren Lohn auch noch Gewerkschaftsbeiträge zahlen müssen, obwohl niemand sie vertritt. Überstunden werden nicht abgegolten. Das gilt auch für Sie. Was? Sie wissen es schon. Was wissen Sie? Das können Sie nicht sagen, doch Sie wissen es. Weil Sie mit jedem reden, auch mit Leuten, die Sie in die Fresse hauen wollen. Sie wissen es schon. Da haben Sie Glück gehabt. Er selber sprach kein Wort und ging hinfort. Sie haben es vorausgesehen? Was hat er gesagt? Wie hat er dreingeschaut? Hat er überhaupt gesprochen? Wie war sein Blick? Klar, bei Sinnen? Seiner selbstbewusst? Tun wir ja nicht. Wir sehen nicht über andere hinweg. Die sind uns zu groß. Doch wir können das Ergebnis nicht glauben. Es muss gefälscht sein. Gut, man sieht, was ist. Aber was macht es? Was macht es jetzt? Bitte noch ein paar Nebensätze. Dann vergessen Sie vielleicht den Anfang. Den mit dem Verkommenen. Nein, dem Durchgekommenen. Einer kam durch. Nein, den mit dem Überkommenen, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, dann hat Heidegger Glück gehabt, als er ins schwarze Heft es schrieb. Viele schreiben vieles, aber man darf sie nicht verachten, nicht kritisieren, nicht Kredite fällig stellen. Alles, was nicht der Fall ist und wo nichts ist und nie was vorgefallen ist. Nicht andere nicht, niemals verachten. Auch sehr wichtig. Die Wahrheit nicht pachten, sie erst anschauen, ob es sich lohnt, sie zu kaufen. Schauen Sie, Sie brauchen sie vielleicht ein Leben lang. Da lohnt es sich doch, dass sie Ihnen auch gehört. Und nicht nur das, was Sie irgendwo gehört haben mögen, ohne es zu mögen. Wer sind Sie denn? Glauben Sie, nur Sie wohnen im Licht? Andere Leute haben auch einen Strom durch ihre Wohnung fließen. Tja, begeifern wir nur, was so groß uns schuf. Und die anderen stets kleiner. Buh! Was? Dann buhen Sie halt. Das dicke Ende kommt auf jeden Fall zum Schluss, wo es nicht hinpasst. So, daher nochmals von vorn. Das historisch Überlieferte. Moment, meine ich das jetzt im Ernst? Oder meine ich das Überkommene ernster? Also das, was auch immer. Ich glaube, es ist weder das Überkommene noch das Überlieferte. Denn sowas hat niemand jemals gesehen. Das hat sich wohl verkleidet, weil wir es nicht erkennen. Unter dieser dottergelben Föhnfrisur. Eine feine Frisur ist das übrigens. Sehr zart, fast durchsichtig. Ein Gespenst. Nein, ein Gespinst. Unter dieser Frisur würden Sie niemand erkennen. Beziehungsweise nur einen einzigen. Nein, den schon gar nicht. Und der sind Sie nicht, denn der will nicht so aussehen. Muss aber. Ja, den meine ich. Sie schauen ihn ja gar nicht richtig an, obwohl er immer ein und derselbe bleibt. außer am Telefon. Da ist er ein oder mehrere andere. Er verstellt dann seine Stimme. Das ist bewiesen. Es gibt Zeugen. Er verstellt sich selbst, bis der Mann am anderen Ende ganz verstimmt ist. Dann wird das Gespräch beendet. Danke für dieses Gespräch. Das ist der Königsweg. Oder ist es ein Berechnen, das sich als historisch Überliefertes nicht verewigt, sondern bloß verkleidet hat? Egal. Wir erkennen es trotzdem, weil es ja alles dasselbe ist, wie es ist. Ob verkleidet oder im Original überliefert. Wir erkennen es in jeder Verkleidung, weil es das gute Alte ist. Wir wollen zwar immer was Neues, wissen aber, dass nur das Alte gut ist, weil es sich bewährt hat. Wir wollen den Wandel. Wir wollen im Wandel wandeln. Endlich was Neues, so geht das nicht weiter. Aber was wir in Wirklichkeit wollen, ist, dass das alte Gute jetzt das Neue ist, damit wir es erkennen. Und das Alte ist immer gut. Oder immer noch gut. Wir verstehen, dass Sie es dem Neuen vorziehen. Wir sollten Sie dafür nicht kritisieren, auch wenn damals Millionen daran krepiert sind und wieder andere Millionen im Casino des Königs gewonnen haben. Immer gut. Gut genug, um hervorgeholt zu werden und nachzuzählen, wer oder was fehlt oder dazugekommen ist, um zu diesem Neuen, das uns versprochen wurde, wieder zurückzukehren und es wieder groß zu machen. Größer, als es niemals gewesen ist. Heul! Was tun, damit das Überlieferte... Jetzt ist aber Schluss damit, gell? Weiß ich noch nicht. Was tun also, damit das Überlieferte als neu durchgehen kann? Es geht immer nur aufs Neue durch. Aber es wird nicht neu. Vorsicht, das haut ab. Dort verschwindet es in der Ferne. Wir können es nicht fassen, weil es uns wieder mal durchgegangen ist. Es ist nicht mit uns durchgegangen, es ist nur so einfach durchgegangen, weil sie, Menge sie, ihn brüllend, johlend, pfeifend Platz gemacht haben, aber in die falsche Richtung. Heul! Dort rennt er garantiert nicht hin. Er will immer woanders hin und was anderes, damit es das Neue vorspiegeln kann, vortäuschen. Der König ist blind und dieser Spiegel ist auch blind. Man erfährt durch ihn nichts. Der Spiegel sagt nichts. Das, was war, können Sie alles weglassen. Es sagt uns nichts mehr. Das Wahre ist eh schon weg. Wohnen Sie im Lichte? Sind Sie im Bilde? Nicht mehr lange, das kann ich Ihnen flüstern. Die Berge heulen, die Buchten heulen hinter ihnen drein, weil ihnen das nicht eingefallen ist. Und mir dürfen sie mein Wort auch nicht ins Gesicht werfen. Wo kommen wir denn dahin? Der Erwählte, den die Ermächtigung erwählt hat, der ist längst hinter ihnen. Er ist nicht mehr ein Vorläufer, er ist ein Hinterlauf. Nein, ein Hinterlader. Nein, das nun ganz sicher nicht. Dafür haben wir Beweise. 2, 3 Beweise mit Sicherheit. Sie durften sogar. Sie waren alle Frauen. Also weiblichen Geschlechts. Sie durften sogar gratis im Turm wohnen und ihr herrliches Haar herunterlassen. Bis der Prinz kam und abwinkte, als er den Rest auch noch gesehen hatte. Bloß weil Sie ihn nicht sehen, muss er nicht unbedingt weit vor Ihnen sein. Ja, vielleicht kommt er auch zu Ihnen. Warte nur ein Weilchen. Er kommt vielleicht. Zumindest wird er behaupten, dass er gekommen ist. Zumindest wird er behaupten, dass er gekommen ist, aber nicht bleiben wollte. Der und die Frauen. Da läuft eine heiße Sache. Doch derzeit will er nichts Festes. Und er bekommt es auch nicht. Wenn er sich entscheidet, wird er eine Frau sehr glücklich machen. Bitte, ich kann nichts dafür. So ist es überliefert. Aber bei der Bibel stimmt ja auch nicht alles, was man so liest. Er hat sich noch nicht entschieden. Bitte fühlen Sie sich nicht zutiefst betrogen. Sie sind es nicht. Und Sie auch nicht. Seien Sie nicht am Boden zerstört. Dort ist kein Platz mehr. Dort liegen seine anderen Opfer herum. Er kann aber genauso gut weit hinter Ihnen sein. Dann sitzt er Ihnen im Nacken. So oder so führt er halt gar so gern. So oder so hat er das alles erfunden. Um sich als Playboy aufzuspielen? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass er eine Affäre hat, wie er angibt. Angabe ist das halbe Leben. Den Rest des Preises muss man aber auch begleichen. Irgendwann mal führt der König nicht mehr, weil er schon alle angeführt hat. Aber keine einzige Frau außer seiner abgeschleppt. Er sagt, das Seil sei ihm gerissen, sonst hätte er sie alle gekriegt. Es fehlen ihm nicht mehr viele. Jetzt hat er dafür, dass er führt, das ganze Land, das er anführen darf. Er ist auf niemanden mehr angewiesen. Er muss niemandem mehr was überweisen. Er kann seine Anweisungen erteilen. Und Sie? Brauchen Sie denn Führung? Ja, Sie brauchen sie. Das haben Sie gewählt. Und Sie haben einen Führer erhalten, der es kann. Die Frauen sind für ihn jetzt nur noch die zweitliebste Nebensache. Das Land wird ab sofort immer die Hauptsache sein. Es kommt zu seinen Besitztümern dazu. Heul! Habe ich jetzt dieses ernste Thema humorvoll behandelt? Keine Ahnung. Ich habe mich bemüht. Also, ich habe hier den ersten Satz. Nicht der Thermodynamik, welche ein geschlossenes System beinhaltet, in dem die Energie gleichbleibend ist. Zumindest so lange, bis man eine Energiebilanz gezogen und die Glühbirne entsorgt hat oder so ähnlich. Seine immer positiv. Die Bilanz immer positiv, auch wenn er nichts hat. Er hat sowas an sich, als hätte er mehr, als er hat. Dynamisch. Wenn wir schon dabei sind, doch wir sind nicht dabei. Wir sind zumindest mit unseren Gedanken woanders. Dynamisch ist bei mir leider gar nichts. Alles ist konstant energielos. Ich habe diesen ersten Satz frei erfunden, der nicht geschlossen werden kann. Niemand könnte ihn schließen, denn Sie haben was anderes beschlossen als ich. Es geht nicht weiter. Der Satz geht einfach nicht weiter. So lang geht er jetzt schon, doch weiter geht er nicht. Ich nehme meinen Treibstock. Was bewirke ich? Der Satz geht in eine ganz andere Richtung, wo er gemolken werden kann, bis die Energiepreise dauerhaft sinken, was nie passieren wird. Ich kann es nicht. Energie erzeugen sowieso nicht. Nein, ich kann nicht sagen, was ich sagen möchte. Sage aber, nein, nicht einmal das sage ich selbst. Ein Naturgesetz behauptet es. Der Mensch wird, selbst wenn er von überall her blutet, von oben, von unten, aus der Mitte heraus, selbst wenn er eine Frau ist, selbst wenn er ein Gegner ist. Wo's verwehnt ihn? Selbst wenn er selbst ist. Keine Ahnung. Das ist jetzt ausgekämpft und entschieden. Der Mensch wird zu Dreck werden. Und es wird sich für ihn nicht einmal auszahlen, dass man eine Bombe in Marsch gesetzt hat. Er wird ja selbst nicht ausgezahlt. Die Bauunternehmer werden schon dafür sorgen. Die Vorwärtsstrebenden treten nach hinten aus. Die Zurückweichenden treten auch irgendwo aus, wo ein Pipifax, eine Pipibox steht. Erst neulich habe ich wieder so eine gesehen, vormals Dixie, mein Liebling. Das Einfache duldet nichts. Es duldet auch keine historische Verrechnung, weil ja alles einmalig ist. Das Einfache entsagt dem Umfänglichen. Es ist unerschöpflich, das Einfache. Und was verlangt es? Es verlangt das Schwerste. Das Zurückkehren können zum Selben. So treffen einander diejenigen, die nach vorne wollen, und die, die zurückdrängen. Sie treffen sich auf dem Schlachtfeld, wo ein wilder Hund steht und dauernd so hechelt. Sonst ist da nichts mehr. Es ist nichts mehr dazwischen. Und die Wahrheit verbirgt sich, ja, das ist schön. Sie verbirgt sich denen, die sich selbst verbergen, wie ein Windstoß. der in einem abseitigen Talgrund des Schwarzwalds oder wo auch immer die Erde verweht. Ja, und dass die Menschen, die einander in der Mitte treffen und sich die Schädel einschlagen, einen Blick lang wenigstens ihre Zugehörigkeit erkennen und einen Augenblick lang, vielleicht einen anderen Augenblick, sich dann vielleicht an Gott erinnern, weil ihnen niemand anderer einfällt. Und dem erscheinen die Menschen ganz brauchbar. Ihr Kunststück, er hat's ja auch gemacht. Er weiß nur noch nicht recht, wofür. Warum sage ich das jetzt? Aber ich sage es ja gar nicht. Oder zu oft. Ständig. Sie rechnen und rechnen sich in die Besinnungslosigkeit hinein, diese Menschenentwürfe. Sogar in höchster Auflösung sind sie inzwischen überall erhältlich, werden aber natürlich immer verschwommener. Das ist der Nachteil der hohen Auflöslichkeit. Diejenigen, die schwimmen können, erhalten manchmal sogar ein Aufenthaltsrecht. Wenn auch nicht im Wasser, wo die Fische und die Toten sind. Gott hat sie sich anders vorgestellt, irgendwie konkreter. Aber bitte von mir aus, immerhin sind sie etwas dezimiert. Sie rechnen, die Verbleibenden nicht, aber die Hinterbliebenen rechnen sich irgendwas aus, weil sie das Berechnen nur in der Besinnungslosigkeit überhaupt können. Ich kann es so und so nicht. Ich kann es so und so nicht. Ich kann es so und so nicht, egal in welchem Zustand, weil mir das blöde Blut immer in die Augen rinnt, wenn ich was sehen möchte, das mir weit voraus ist. Von mir aus, da? Da ist das besinnungslos Berechnete also. Grüß Gott. Ziehen Sie sich bitte dieses Gewand an. Es ist das Gewand, mit dem Sie sich als historisch überliefertes... Sagen wir jetzt mal was anderes. Sagen wir, was weiß ich, sagen wir Vererbtes, damit wir mal was anderes sagen. Das jenseits der Überlieferung geliefert wurde. Mit dem Sie sich also als etwas Vererbtes, das wir vorher noch nie gesehen haben, verkleiden können. Das Gewand mit dem Prunk. Ich meine nicht das prunkvolle Gewand, obwohl es das auch ist. Das mit dem unechten, weil unschöpferischen Prunk des Weltanschauers. Des Weltenanschauers, der die Welt aber nicht sehen will. Sie ist ihm egal. Der die Welt danach einteilt, wo er bauen und wo er Golfplätze in den Boden rammen kann. Na ja, ich übertreibe mal wieder auf der einen Seite und übertreibe auf der anderen. Aber als König muss er sich halt die ganze Welt anschauen. Ist so. Wieso sehen Sie nicht, was dort gestanden ist, bevor Sie Ihren Turm dorthin geknallt haben? Er kann es nicht mehr sehen. Er befindet sich ja innerhalb des Turms. Also wirklich. Auf diesen Wolkenkratzer müssen Sie hinaufschauen. Zuerst rausgehen, dann hinaufschauen und dann sehen Sie es. Dann sehen Sie ihn ganz hoch droben. Das dicke Ende ist sehr hoch oben. Doch es wird auch zu uns Unterlingen kommen. Er wird auf uns herabkommen und uns zerschmettern. Er sieht es. Er sieht es nicht, weiß aber, dass es da ist, weil es ihm gehört. Wieso sieht nur er es? Weil er blind ist? Nein, das Sehen geht ja gar nicht, weil er drinnen ist. Und von dort sieht er die Spitze nicht und bildet sich ein, er selbst wäre die Spitze. Ja, er ist Spitze. Und dieses Überkommene. Ich kann mir selbst nicht glauben, dass ich jetzt immer noch damit komme. Es maßt sich selbst seine Überlegenheit an, die eine scheinbare ist. Hier verendet ein Satz, dessen Anfang schon öfter angefangen und manchmal sogar irgendwie beendet wurde. Er bleibt dennoch im Dunkel. Ich kann nicht glauben, dass er endlich verschieden ist. Er ist ganz verschieden von den anderen Sätzen. Niemand wollte ihn, weil er so lang gedauert hat. Die meisten von ihnen haben schon ausgeschaltet. Und doch, ich bitte um Respekt für ihn. Er wollte erst nachdenken und dann was Ordentliches sagen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Stören Sie nicht die Totenruhe. Er wird nicht vollendet werden, der Satz. Ist doch nicht nötig. Der König ist oft pleite gegangen und ist es jetzt vielleicht wieder. Wen kümmert's? Ihn! Am allerwenigsten. Dafür kriegt er ein ganzes Land geschenkt, und zwar ein großes. Also bitte nicht traurig sein. Das Sehen überlassen wir jetzt den Sehern. Jeder an seinen Platz! Marsch! Ich zum Beispiel? Aber ich kann nicht wählen. Ich darf nicht überall, wo ich will. Und wenn, dann hätte ich nicht sie erwählt. Ich hätte nicht sie genommen. Ich hätte eher einen feuchten Schwamm genommen, mit dem ich die Welt gereinigt hätte. Meinen eigenen kleinen Horizont muss ich nicht abwischen. Da genügt ein Hauch, ein letzter Hauch, um ihn noch mehr zu trüben, was ich gar nicht vorhatte. Um sie zu wählen, hätte keiner eigens aufstehen müssen. Jeden anderen als sie hätte ich persönlich genommen. Bin aber sicher, dass Sie das nicht persönlich nehmen. Aber Sie? Niemals. Sind Sie mit dieser Frau ausgegangen? Das lasse ich offen. Also bitte, Sie als Ihr eigener PR-Chef müssen das doch wissen. Wo waren Sie, als Sie ausgegangen sind und mit wem? Nicht einmal auf dem Totenbett, auf Ihrem oder seinem, würde die Frau mit ihm ausgehen, sagt sie. Sie sagt nicht, der beste Sex, den ich je hatte. Doch Sie lassen in der Schwebe mit wem? In der Schwebe schwebt es und in der Frage steht es. Der Zweck ist, dass niemand ihm entreißen kann, was er weiß. Wir wissen es jetzt auch alle. Es ist jedoch nicht wahr. Lachen Sie nicht. Das wurde so gesagt. Es geht hier um einen Mann, der unehrliche Geschäfte macht. Was wiederum ich nicht gesagt haben will und doch gesagt habe. Und er auch nicht. Er sagt sowas nicht. Kommen Sie mir nicht mit einem Richter. Der ist schon da. Wir werden ihn nicht brauchen. Es geht um einen Mann, der seine Frau betrogen hat. Nicht diese, die aktuelle, sondern die erste. Dazwischen war noch eine. Das ist eine absolut überschaubare Zahl. Bis drei kann sogar ich zählen. Rechnen Sie sich aus, ob das nicht einen Preis für lebenslängliche, hervorragende Leistungen wert ist. Der König hat ihn an sich selbst vergeben. Die Frage ist, werden wir ihm vergeben können? Wenn er uns in die Luft gesprengt hat. Und nur die Klimaanlagenfabrik bleibt da. Und genau so viele Leute, wie man für sie benötigt. Also, nein. Ein paar weniger sind's schon. Dieses Buch, von dem Sie nur den Umschlag kennen, gelesen haben Sie es natürlich nicht. Das hätten Sie wohl geschlossen, bevor Sie noch die erste Seite rangenommen hätten. Sie haben gewusst, das wird nichts, die gefällt Ihnen doch nicht. Das wäre bei der Prüfung herausgekommen. Bei Nichtgefallen Geld zurück. Man könnte ein Geschäft draus machen, dass Ihnen so viele nicht gefallen. Sie haben viele genommen, aber dieses Supermodel, dieses eine, ausgerechnet, das haben Sie ausgelassen. Sie lassen das aber offen, Sie lassen etwas durchblicken, obwohl es ohne dies offen ist. Sie haben ja die Auswahl unter den Schönsten, die Sie als Beilage nehmen können oder als Hauptspeise, je nachdem. Solche, die sich Mäntel nicht einmal anziehen müssen, sondern bloß über die Schulter schlingen. Die eine Schulter zeigen und dann die andere. Die allen anderen die kalte Schulter zeigen. Weil sie es können. Die sich fast nackt zeigen. Weil sie es sich leisten können. Die sich überall zeigen können, mitsamt ihren Beinen. Nur wenige gehören dazu. Zu diesen Beinen. An denen sie jeder erkennt. Also die mit diesen Beinen. Nur die eine, die gehört aber schon ihm. Ihm allein, die hat er ausgewählt. Sie wohnt im Turm und steht nicht im Sturm. So groß ist sie auch wieder nicht. Nicht einmal als Model. Kennen Sie sich noch aus? Es waren insgesamt doch nicht mehr als 3 Stück Frau. Und dennoch macht er solchen Wind um sie. Sie tauchen immer wieder schwankend auf. Sollen Sie ihn erwählen oder einen anderen? Da gibt es doch wirklich keine Wahl. Da sind sie, die Frauen. Denn bedenkt ihres bitteren Lebens weiteren Gang. Ich sehe überall Blut. Überall, wo Menschen leben müssen, taucht auch das Blut auf. Es soll ihnen aber keinesfalls das grausame Band verderben, das diese beiden aneinander kettet. Wie sollen Kinder es aushalten? Wie sollen sie den Schaden solchen Schimpfs auf sich nehmen, der auf ihre Eltern fällt? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder. Es zählt nur die eine und ihr anderes. Also, ihr Mann, das ist was anderes. Und dann die 2 Söhne. Und dann der jüngste Sohn. Naja, das ist eine ganze Menge. Ödipus hat nicht so viele Personen zusammengebracht wie dieser König. Und auch der hat das nicht mit einem einzigen Schuss geschafft. Er hat dazu 3 Schüsse gebraucht. Aber dann waren sie da, die Kinder. Welche alle in seinem Betrieb mitarbeiten. Im Hotelbetrieb. Da müssen sie diesen bitteren Gang nicht antreten und können immer zu Hause schlafen. Und die Versammlungen der Bürger werden sie besuchen. Was das für schöne Feste sind. Und auch der Vater hat was Festes. Nicht nur einen festen Händedruck, der vollkommen gratis ist. Nimm mich, sagen die Frauen zu ihm. Nimm mich. Er hört alles. Ich höre nichts. Die sagt gar nichts und die dort drüben auch nicht. So viele Frauen und dann nur 3 Stück von ihnen willens und brauchbar. Das ist mehr als nichts, 3 Stück. Wie muss der König ausgestattet sein, dass er so viel Wind darum macht? Und dann geht alles in die Hose. Ist ja nur eine Talkshow. Woanders lebt der König nicht. Das ist wie mit Gott. Wir wissen, wo er lebt, oben im Penthouse. Man sieht ihn überall abgebildet, man hört seine frohen Zusprüche, dass ihm schon wieder was zugesprochen worden ist, das er nicht zu bezahlen braucht. Das machen schon wir hier. Freunde, vernehmt freudig Gott, damit es nicht zu einer Einvernahme kommt. Dieser und der andere, Gott welcher auch immer, lebt in einem Bild, das man herholen und wieder verschwinden lassen kann. Das wird am heiligen Körper des Königs vollzogen. Er wird geholt und wieder weggestellt. Und irgendwann, wenn sein Körper sehr oft in diesem Tabernakel aus leuchtendem Gold zur Schau gestellt worden ist, wird ihn niemand mehr sehen wollen, weil er einfach überall ist. Er ist je schon da. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gekannt. Ich kenne ihn auch nicht. Aber da ist er, hat seinen großen Auftritt, der sich von den kleinen Auftritten nicht unterscheidet. Die Menge seiner Anhänger ist unübersehbar. Sie müssen jedoch nicht persönlich anwesend sein. Doch keiner darf fehlen, wenn er in seinem Gerät erscheint. Denn dann müssen sie ihn sehen, ob sie wollen oder nicht. Die nicht da sind, kann man auch nicht sehen, klar? Etwas anderes haben sie wohl nie gehört. Können sie nie gehört haben. 3 Frauen. Greif zu. Nimm mich. Er glaubt es, sagen sie zu ihm. Zumindest eine sagt aber was anderes. Stumm bleibt um mich herum die Welt, doch ich schreie. Nicht einmal, wenn ich schreie, hört man mich. Denn die Ordnung der Engel schart sich um Gott, nicht um uns. Ich wurde nicht im Schatten eines plumpen Palastes geboren. Doch aus dem Land ließe jeder gern mich ziehen. Applaus, Applaus! Danke, Kermit. Immer dieses Theater. Dann nimm halt eine andere von mir aus, wenn sie dir besser gefällt. Aber die muss schon sein wie eine, die wie die andere ist. Nur viele andere werden sie nicht finden. In dieser Preisklasse haben wir nicht mehr viele vorrätig. Doch sie wachsen nach, weil sie es wollen. Die Armen wollen keine Ruhe vor der Qual zu hungern. Und das Land? Das liebe Land? Wie hält es das alles überhaupt aus? Bebend vor Erregung kommt aus dem Vorgemach, wo es gewartet hat, das liebe Land. Einen Anblick kriegt es nicht, den hat es schon. Und es kriegt sich nicht mehr ein. Es wird erblickt. Und wollen wir wirklich vernehmen, der Ärmsten Leidensgesang, was sie alles verloren haben, Häuser, wenn auch kleine, Gesundheit, wenn auch keine sehr gute, Kinder, auch nicht sonderlich gut, Schule, wofür soll die denn gut sein, Leben, naja, so eben. Bebend vor Erregung, ja fast schon Wut, kommt es daher, wieder mal zu spät, nein, diesmal punktgenau. Die Wahlmänner zählen noch, wissen aber schon, was sie sagen werden, wenn sie einmal im Leben was zählen. Und na sowas, jetzt kommt das Land daher, wo es zu spät ist. Es läuft zur ehelichen Kammer, das Land, es ist eins von den Großen, wo bereits der neue König wartet. Der wird hoffentlich wissen, was er zu tun hat, er hat es ja schon so oft getan. Mit beider Hände spitzen rauft es sich sein Haar, dass es nicht nötig hat, das Land, dass es nötig hat. Was jetzt? Der König hat ja kaum noch eins, das nennenswert wäre. Besser, wir benennen es gar nicht. Aber das, was noch da ist, kennt jeder. Von vielen Scherzen, die, wie jedes Übel, irgendwann vergangen sind. Ja, sie sind uns vergangen. Sein Name sei dennoch sehr oft genannt. Aufs Haar kommt's nicht an, sondern auf das, was drunter ist. So ähnlich wie mit dem islamischen Kopftuch und dem Verstand. Da kommt das Land jetzt in die Kammer zum König reingeschossen. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt wirklich schießt, obwohl es das könnte. Es schießt also rein zum König. Angemeldet hat es sich nicht. Es geht mit sich durch. Das Volk ist selbst der Türhüter. Und es lässt sich zu sich selbst herein zum König, der nicht der ist, den es erwartet hat, das Land. Und jetzt bejammert es das Bett, dieses Land, in das es sich legen soll. Das Bett ist gemacht, es muss sich nur noch reinlegen. So, da ist es jetzt das erwählte Land. Nein, umgekehrt, das Land hat gewählt. Jetzt tut es ihm aber schon leid. Es tut ihm schon wieder leid. Falsch gewählt hat das Land den Falschen. Und schreiend stürzt der König hinein, um das alles richtig zu stellen und in Ordnung zu bringen. Er ist gewählt. Und trotzdem jubeln sie ihm zu. Sie können ohne dies nicht mehr tun, als sie schon getan haben. Sie haben ihn gewählt, jubeln ihm aber dennoch zu. Er ist es doch, eindeutig, er ist es, doch er ist es auch wieder nicht. Also sagt er auch nicht, was er gesagt hat. Er hat es zwar gesagt. Was führte den Mann bloß in diesen Wortschwall hinein? Er weiß es nicht, wer ihm die Zunge geführt hat. Ein anderes Ich war es, ein Fluch soll es töten. Da bin ich jetzt überfragt, welches andere Ich aus seinem Mund gesprochen hat. Er kann es nicht ganz allein gewesen sein. Er hätte etwas ganz anderes gesagt. Mein Gott, er wird uns noch allesamt zum Opfer bringen. Jetzt hat er schon so viel getan. Das bringt er dann auch noch, der König. Es ist ein Spiel für ihn. Nicht so leicht, nicht so ernst. Es ist ein Spiel, dessen Regeln er selbst nicht versteht. Die braucht er nicht. Er hätte eher geschrien als etwas gesagt. Es wäre wie als Licht im Dunkeln stehen. Ähnlich wie meine Nachtkastellampe. So müssen Sie sich das vorstellen. Nein, müssen tun Sie gar nichts. Einen anderen Weg als hinein kennt er nicht. Hinter ihm viele, die ihm aufschreiben, was er sagen soll. Aber er kann es auch von sich aus sagen und besser von mir aus. Nur ist es dann etwas anderes, als ihm dringend geraten wurde. Oft sind es recht gewalttätige Lösungen, die aber nicht einmal Schuhbänder lösen könnten. Der König stürzt also herein, als einer, der vorhin noch nicht da war, das Bett war leer, vielleicht war er bei einer anderen, in einem anderen Land, wer weiß, er hat vielleicht noch ein weiteres Model gefunden, nachdem er die Frauen umformen möchte, wenn auch nicht alle. Man braucht schließlich Vergleichsmöglichkeiten, um zu erkennen, dass die Frau des Königs unvergleichlich schön ist, die anderen blöden Fotzen sollten sich aber trotzdem bemühen und diesem Vorbild nacheifern, falls sie nicht etwa Model schon sind, da hat man weniger Arbeit mit ihnen. Dann sind sie Form, reine Form, aber welche? Ein Inhalt ist schon auch da, doch den sieht man nicht, klar, nein, nicht klar, getrübt, betrübt. Form und Inhalt nicht mehr vorhanden, mit zerstörerischer Gewalt gelangen wir zur Einmütigung, so oder gar nicht. Danke, nicht nötig, in mir ein übernatürliches, nein, ein unnatürliches Geschöpf zu sehen, vielleicht ein widernatürliches, natürlich. Die Natur will es zwar, aber sonst will es niemand. Ein Geschöpf, das Frieden sät, um Gewalt zu ernten? Nein, umgekehrt. Dieser Herr dort, was hat er mir zu sagen? Er spottet über mich, er spottet, ich würde mich wie eine furchterregende, aber geheimnisvolle Erretterin von wirklich allem aufführen und sollte außerdem überhaupt nicht aufgeführt werden. Der lacht mich aus. Ja, der dort drüben, der kann kaum sprechen vor Lachen. Freut mich, der Anlass gewesen zu sein. Und was sagt er? Irgendwas muss er sagen. Das wäre ja gelacht. Er sagt, ich pudle mich auf als diese geheimnisvolle Retterin, die Menschen krank macht, um sie anschließend zu heilen, was ich aber verweigern würde. Die Menschen müssen außerdem nicht geheilt werden. Und wenn, dann nicht von mir. Es ist doch eigentlich recht vernünftig, was der König sagt, oder? Jetzt, da Sie es nachsagen, leuchtet es mir ein. Sie, Autorin, wohin verrennen Sie sich schon wieder? Sie sind schon noch ein Mensch, oder? Sie sollten unsere Geduld nicht strapazieren. Wir haben Ihnen schon genügend Rabatt für Ihr Leben gegeben. Und es wird auch brav kürzer. Gut so. Es ist inzwischen entscheidend kürzer geworden. Das haben wir bewirkt. Das wurde Ihnen um den Preis Ihres Opfers gewährt. Sie dürfen sagen, welches Opfer Sie sein und welches Sie bringen wollen. Verwechseln Sie das bloß nicht. Natürlich wollen Sie ein unschuldiges Opfer sein, das einem Ungeheuer zum Fraß vorgeworfen wird. Oder so in der Art. Und das sage jetzt nicht ich. Ich schreibe es bloß. Ich meine, ich schreibe es mir zu. dass ich selbst der Rache der Menschen oder im Gegenteil meinem Verlangen nach Gerechtigkeit ausgeliefert bin. Also Gerechtigkeit ist mir schon sehr wichtig. Das wird hier vom Opfer, allerdings von jedem Opfer behauptet. Macht nichts. Als Opfer spiele ich mich sogar besonders gern auf. Unsere Zeit ist um. Ja, natürlich, meine auch. Regen Sie sich nicht unnötig auf. Ich zähle nicht, aber ich zähle mich da durchaus mit. Namen gibt's für alle Übel, die ich beschrieben habe. Fehlt eins? Ja, es fehlt. Und wird hier nachgeliefert, und zwar in dieser Reihenfolge, die ich mir nicht ausgedacht habe. Leider nicht. Gestöhn und Wirrnis. Tod und Schmach. Es wird mir vielleicht noch mehr dazu einfallen. Dann werde ich keine Namen finden müssen für all die Übel, denn Namen haben sie schon. Keiner von ihnen wird fehlen. Er wird vielleicht mir fehlen, aber er wird nicht fehlen. Lange hatten wir recht. Lange hatten wir das Recht, das Wort Furcht beiseite zu schieben. Jetzt ist es da und bleibt auch da. Es heftet sich an uns wie die Augen der Liebe an irgendwen. Denn die Liebe ist noch weniger wählerisch als wir Schreiber, die stets ins Dunkel schauen, weil das für sie interessanter ist. Der Vermieter hat uns dafür den Schlüssel ausgehändigt. Doch wir haben noch nichts gefunden. Man sieht nichts. Man kann alles erfinden, was reingehört. Gemeine Söhne bringen ihren Vater um. Warum tun sie das bloß? Es gibt keinen Grund, der aber ausführlich erklärt werden wird. Des Vaters Augen, der euch pflanzte. Und den wir pflanzten. Das versteht wieder mal niemand. Des Vaters Augen. Früher strahlend schauen so nach euch. Und das ist jetzt blöd. Ich will nicht sagen wegen monatlicher Schuld und Schulden. Es ist wirklich echt blöd, wenn einer, nicht sehend, nicht fragend, nichts ahnend, Kindern zum Vater wird. Und zwar genau dort, wo er selbst einst gesät wurde. Um die Schuld und die Schulden, die immer darauf folgen, zu vermeiden, darf man entweder keine Kinder zeugen, die dann zahlen müssen, dass wir ins Altersheim überhaupt hinein dürfen oder dafür sorgen, dass der Planet möglichst früh unter unendlichem Wachstum zusammenbricht und alle zahlen müssen. Das heißt, keiner dafür zahlen muss. Das ist immer dasselbe. Nicht nur der Vater, die Alimente, welche die Zukunft der Kinder sichern sollen, also Hoffnung für sie schaffen. Versprechen für die Zukunft. Doch in Wahrheit ist der Zweck von Schulden ja der, dass jede Hoffnung auf Zukunft zerstört werden soll und dass Hoffnungen geraubt werden sollen. Und überhaupt, ist da Ödipus nicht ein schönes Sinnbild? Unschuldig Erzeuger von Versprechen, zwei Versprechen sogar, mit der eigenen Mutter gezeugt, damit es wenigstens in der Familie bleibt, welche stets davon profitiert. Ja, die Familie gewinnt immer, weil sie zu mehreren sind. Und gleichzeitig die Hoffnung auf Zukunft zunichte machend. Ach was, der Eindruck trügt, dass etwas geändert werden kann. Es ist vorbei. Ich beschreibe jetzt vielleicht den König. Er soll ja unbeschreiblich reich sein, habe ich gehört. Wenigstens Geld wie Midas und jede Menge Kronen. Korken hat er im Schachtal. Doch ich bin mir nicht sicher. Die Banken stöhnen entsetzlich, weil er sich auf sie draufgesetzt hat, anstatt ihnen etwas anzuvertrauen. Das ist ein Nehmer. Das ist ein Steher. Und jetzt steht er halt wirklich. Endlich. Er ist früh aufgestanden, denn Inzest. Nein. Den kann ich ihm nicht vorwerfen. Den nicht. Nie würde er mit einer Frau Inzest begehen, die älter wäre als 35. Inzest fällt weg. Die Gegner innerhalb der Familie oder solche, die mit Bussen von außerhalb angereist sind. Denn in seine Familie kommen sie nicht hinein. Dort müssen alle schön sein. Oder sie fliegen raus. Alle kommen. Doch sie kommen nicht hinein. Und sie kommen nicht drauf. Auch ich nicht. Wirklich alle kommen herbei. Denn wenn ich dabei bin, sind es wirklich alle. dann fehlt mir keiner mehr. Diese Gegner also schlagen alle nach dem König. Sie zerren an seinen Golfhosen, an seinen goldenen Zahnputzbechern, an seinen goldenen Klopapierhaltern. Es wird nach ihm geschlagen, weil man so gern nach seiner Art geschlagen sein möchte. Einer wie er ist immer noch größer, wenn er geschlagen wird. Größer als wir, die wir gehegt werden, wenn auch nur von uns selbst und unseresgleichen. Ja, besser als König geschlagen werden, denn als 15-jähriges Mädchen von Gleichgesinnten. Welche alle mit Telefon reich ausgestattet sind, die heute einmal filmen dürfen. Von Gleichaltrigen, die nur schlagen, damit sie selbst nicht geschlagen werden und älter werden dürfen. Fazit: Ich würde es vorziehen, Sie würden geschlagen und nicht ich. Nein, das Video können Sie jetzt nicht mehr anklicken. Das wollen Sie gar nicht. Das brauchen Sie auch nicht. Was jeder hat, wollen Sie gar nicht. Nachdem Millionen es bereits im Netzwerk gesehen und als ihren kostbaren Schatz aufbewahrt haben, den sie wieder und immer wieder aufs Neue abspielen, als eine Erinnerung an nichts, an etwas, das nicht ihnen widerfahren ist, also nicht wahr. So ist es doch. Der König schlägt nur zurück. Er wehrt sich, was er darf, was jeder darf, auch ein Minderjähriger, auch ein Minderer, sogar ein Kind. Inzest fällt also weg. Aber Gewalt, äußerste Gewalt, geht immer. Und dazu die Zerstörung des Unterschieds. Ich meine jetzt nicht, wie dieser Denker, dessen Denken ich gerade vor mir habe, aber nie hinter mir, da ich ihn nicht verstehe. Ich meine jetzt nicht die Zerstörung des größten Unterschieds innerhalb der Familie, welcher alle Amerikaner sind oder welches Volk halt das Sagen hat. Im Moment hab ich es, bin aber kein Volk. Die Zerstörung des Hauptunterschieds in der Familie, um die geht es, nicht nur mir. Die Zerstörung des Unterschieds zur Mutter nämlich. Aber all das meine ich auch wieder nicht. Das ist mir zu extrem. Zu viele Tote und ein einziges Individuum, das ihnen gegenübersteht. Einer, ein König. In dem durch Mord und Inzest alles gelöscht wurde. Jedes Bedürfnis nach Mutter und Kinder einfach gelöscht. Das liebe Augenlicht auch einfach so gelöscht. Naja, so einfach war es auch wieder nicht. Ungefähr so wie durch diesen berühmten, berührenden Kreuzestod auch irgendwas gelöscht wurde. Mir fällt jetzt nicht ein, was. Irgendwas wird's wohl gewesen sein. Warum tut sich jemand sonst sowas an? Also bitte, einer allein kann das alles nicht tragen. Sünden, Familie, kennen wir beides. Muss man nicht selber machen, hängt schon an der Wand, steht schon in diesem Buch. Dass der König weder vor noch nach seiner Blindheit gelesen hat und lesen würde? Nein, in einem anderen, das er aber auch nicht kennt. Also durch diese Verbrechen, furchtbare Verbrechen, überhöht ein einziges Individuum sich selbst. Es verewigt sich, es wird verewigt, es verdichtet sich, es wird verdichtert. Leider nicht von mir. Ich sage lieber nicht, was ich meine. Das Blut muss sich erst noch besser vermischen, damit die Arbeiterklasse verschwindet und in jedem von uns wieder aufgeht, als Saat oder Sonne, wie gewünscht. Sie ist da, aber man soll sie nicht sehen. Vielleicht besser als Saat, aus der kann noch was werden? Die Sonne bleibt immer gleich, also in dieser Entfernung. Das Blut vermischt sich also, die neue Küchenmaschine ist noch nicht mal abbezahlt, mit der es verquirlt wird, damit die Mutter wieder, alles auf Anfang, mit der Arbeiterklasse schwanger wird und sie als etwas anderes gebärt. Nachdem sie sich jahrelang abgerackert hat, darauf wartet sie schon so lang, dass sie endlich eine Ruhe hat, weil sie gebären muss. Tausende Wiedergeburten lang wartet sie, dass sie was anderes wird. Einmal nicht Mutter, einmal ein Stück Revolution bitte. Aber die Mutter hat schon wieder eine Fehlgeburt und nichts als einen Journalisten geboren, der nicht weiß, was er sagen soll. Ich weiß es ja auch nicht. Fragen Sie mich nicht. Ich schätze, im Moment sieht's eher nach dem Gegenteil von Arbeiterklasse aus, obwohl sie doch so brauchbar war für den König, damit er überhaupt König werden konnte. Aber das könnte sich ändern. Und wir selbst verschwinden dann in der Arbeiterklasse oder in dem, was darunter ist. Dabei sind die doch schon der Bodensatz. Darunter ist nur, na, eben der Boden. Und das sind schon die meisten, darunter sie selbst auch. Ihre Verwandten ziehen umher, dass man sie nicht zu Hause antreffen und anpumpen kann, anschnorren, dass man sie nicht pflanzen kann, dass man es ihnen zurückzahlt. Wie Ödipus sich selbst. Von mir aus. Aber mit der Arbeit werden wir mehr Arbeit haben als mit dem Schreiben. Und die Alten, wie ich, werden sich nicht beteiligen können. Denn sie sind an die letzte Station ihres Lebens gelangt. Wie der König noch nicht. Außerdem ist's bei einem König egal. Der König ist allgemein anerkannt. Nur nicht von allen. Der Vatermord hat ja schon die größte Erfüllung gebracht. Ich habe meinen absolviert, als ich noch jung war. Hat Spaß gemacht. Was sollte ich jetzt noch verlieren können? Mein Handy? Das wäre mir Wurst. Ich habe eins, ich nütze keins. Ich nütze der Arbeiterklasse. Das sehe aber nur ich so. Und deshalb hat sie jetzt wieder nicht gewonnen. Sie hat mich nicht als ihre Mutter erkannt. Gefickt ist sie trotzdem. Sie hat unter uns gewohnt und sie hat nicht gewonnen, ob zwar sie sich das eingebildet hat. Die Mehrheit hat gewonnen, aber was? Glauben Sie, dass ein Gott direkt an dieser Sache beteiligt ist? Oder sind es die Schreiber, die das herbeigeschrieben haben, indem sie es verworfen und immer wieder neu angefangen haben, damit es nicht fertig wird? Alles nur nicht arbeiten. Ja, das ist meine ehrliche Meinung. Na, das wird was werden. Sie flehen nicht mehr, die Arbeiters, die immer zur Zeugung ansetzen, um etwas zu schaffen. Doch, es ist ihre eigene Zeugung. Und jetzt sind sie halt da. Noch dazu so viele. Was soll man machen? Viel zu viele wurden gezeugt. Und was unternehmen wir jetzt mit ihnen? Beziehungsweise, was unternimmt der Unternehmer, der Klimageräte unternimmt mit ihnen? Nicht jeder kann etwas entwickeln, das der Menschheit nützt. Wir brauchen keine Pest, die das an den Tag bringt. Sie wäre aber nicht schlecht. Man könnte die Schulden dann gleichmäßig auf die Toten verteilen. Wir brauchen Klimaanlagen. Allerdings wäre die Pest heilbar. Die Klimageräte sind einfach nur da und blasen uns eins. Das nenne ich Fortschritt. Andere nennen es auch so. Das ist tödlich für einen schriftlichen Erfinder wie mich. Er muss immer wieder noch einmal von vorne anfangen. Folgendes aber weiß er sicher. Einer muss herrschen. Und das sind jetzt nicht wir. Wir sind nicht einer. Wir sind nicht einmal einig. Alles falsch. Wir sind nicht König. Wir sind höchstens Bereichsleiter, doch reich sind wir nicht. Wir sind es jetzt. Wir sind Könige in unserem Haus, das wir aber bald an die Bank verlieren werden. Wir sind diejenigen, die flehen und vielleicht, hoffentlich unversehrt, das Land müssen verlassen. Wir hoffen, wir kennen einen anderen, sei es in einem fremden Land, der uns aufnehmen wird, denn hier können wir nicht bleiben. Hier kriegen wir kein Haus mehr und keinen Fuß auf den Boden. Mit Ihnen jedenfalls. Wen meine ich da? Egal. Mit Ihnen können wir hier nicht bleiben. Wo Sie sind, König, können wir nicht sein. Wir haben keinen Platz neben Ihnen. Sie haben eine Option. Falls Sie nicht einen Besitztitel auf diesem Platz und diesen dort haben, wo man Golf spielen kann, oder dieses Casino, wo man auch spielen kann. Auch als Ihre lieben Arbeiters können wir und hier nicht bleiben. Sie haben Ihre eigenen. Gott erbarm sich Ihrer. Kein Problem für ihn. Gott sagt, Sie müssen nur Ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ich habe Ihnen ja gezeigt, wie sowas ausschaut. Tragen tue ich es dann schon. Wir sind eh woanders, wo man nicht die Wahl hat. Wir sind doch von jeher überall zu Hause gewesen, will sagen, nirgends. Sie aber, Herr König, Sie sind hier zu Hause und haben hier Ihre Kartenhäuser. Sie sind verankert in den Bankerten, hervorgegangen aus Inzucht. Denn mit Fremden geben wir uns nicht ab, es sei denn, wir wollen König werden. Nein, verankert sind wir in den Banken. Es ist übrigens nicht wahr, dass die Bank immer gewinnt. Ihre schon, aber da mussten Sie sich erst erkundigen, Herr König, weil Sie das Spiel, das Ihnen gehört, nicht verstehen. Sie verstehen Ihre Einsätze und unseren Einsatz nicht, denn wir setzen sowieso immer falsch ein. Treffen wird Sie hier nichts Unliebsames, denn wir werden ja fort sein. Bisher waren wir mehr als da. Jetzt sind wir nur mehr weg. Hey! Sie haben wohl einen Komplex, was diesen Mann betrifft. Jeden Mann betrifft. Legen Sie ihn ab. Legen Sie ab. Ihr Komplex muss fallen, denn die Zeit der Auflösung ist gekommen. Ihren Komplex sollten Sie schleunigst auflösen. Sonst werden Sie unglücklich, so unheilschwanger, wie Sie immer sind. Sie sind keine Retterin. Sie sind keine, die spricht. Sondern eine, die schreibt. Das ist stiller. Das macht weniger Lärm. Es sei Ihnen gegönnt. Es gibt keine Menschen, wirklich keine, die zuhören. Die hören jemand anderem zu. Sie und Ihresgleichen sind nicht mehr wichtig. Warten können Sie trotzdem, bis Sie schwarz werden. Doch es wird nichts passieren. Folgen müssen Sie der Schwester, die Sie führen wird, wie einen blinden König, nicht. Folgen müssen Sie ihr, wenn auch ungern. Sie können reden, so viel Sie wollen. Die Zeit der Auflösung wird ein Ende mit Ihnen machen. Der Komplex muss jetzt weg. Höchste Zeit. Woher haben Sie den, dass der sich so hartnäckig hält, besser als Ihre Marmeladen? Beißen Sie nicht in die Abrissbirne, das hätte keinen Sinn. Der ganze Komplex. Der riesige Komplex aus Beton muss weg. In einem einzigen leisen Ruck. Er war nicht mehr sehr verankert. Er muss fallen, wie die Milchzähne ausfallen. Wenn die Definitiven nachrücken, jetzt sind sie da. Sie sind da. Die Zähne sträuben sich noch, aber sie müssen raus. Alles muss raus, was an uns stört. Die Zähne hätten uns eigentlich nicht so gestört. Außer sie tun weh. Uns stört es nicht. Was stört uns nicht? Also ich meine, nichts stört uns. Aber es hat so viele Menschen gestört. Nein, nicht gestört. Sie haben uns ja nicht wahrgenommen, doch sie wollten was anderes. Sie wussten nicht, was sie hatten. Sie wussten nur, sie wollen was anderes. So, jetzt etwas aus meinem Erfahrungsschatz, welcher irgendwann in einen Erfahrungssatz münden sollte, der mir derzeit noch nicht einfällt. Es würde mir schon gefallen, in diesen Schatz hineinzugreifen. Es sind ja nur Schulden. Es sind die Schulden des Schuldigseins, das nie aufhört, wie die Schulden nicht aufhören. Es ist längst gesagt, und über mich spreche ich inzwischen auch viel zu oft, ich weiß. Aber ich kenne ja keinen anderen. Sonst würde ich den nehmen. Wissen Sie, was ich jetzt erstrebe? Meine Schulden an Papi zurückzahlen zu können. Doch es sind so viele, und Papi war nur einer. Aber in diesem Fall ist es wahr. Keine Ahnung, was das ist, das mit den Schulden. Das ist das Einzige, was immer bleibt. Es ist echt. Die Schuld ist auch echt. Ich habe es selbst erlebt, weil ich es selbst herbeigeführt habe. Das kleine Mädchen, das sich für die bevorzugte Geliebte des Vaters halten wollte, musste einmal eine harte Züchtigung durch den Vater erleben. Eine nicht mal harte Züchtigung. Es hatte heißen Tee über das Nachttischchen geschüttet, das kostbarer war als es. Das Mädchen, auch kostbarer als der Vater. Sonst hätte er ja nicht zuschlagen müssen. Nicht war sie König, der sie jetzt den Zuschlag bekommen haben? Ja, und so sieht sich das Mädchen aus allen Himmeln gestürzt. Danach hat es sich jahrzehntelang wichtig gemacht, damit es lieb gehabt wird, hat aber stets nur das Gegenteil erreicht. Es hat sich aufgeplustert und jetzt hat es nichts mehr. Und nichts mehr zu sagen, wo doch das Sagen das Einzige war, das von ihm blieb oder bleiben sollte. Das hätte es sich gewünscht, das Kind. Ich meine, ohne etwas zu sagen, hätte es mich gar nicht gegeben. Und jetzt werde ich weggeworfen, auch von mir selbst abgeschrieben. Sonst immer von anderen abgeschrieben, jetzt von mir selbst. Eine unsagbare Kränkung. Aber was soll ich machen? Jetzt hör aber auf. Da rufst du nach einem, der schon lange tot ist. Aber wenn der wirklich käme, würdest du dich schön bedanken. Die Prinzessin wird also weggeworfen. Die Erbse wird aus dem Bett geschüttelt. Es war ja nur eine. Ich verschwinde gleich mit ihr. Moment noch. Bitte warten. Das Nieversagen wurde mir in die Hand gegeben. Und jetzt, und jetzt, und jetzt sind Sie es, der nicht versagt hat. Obwohl das natürlich für mich vorgesehen war. Und jetzt Sie. Sie haben schließlich gewonnen. Sie sind meine ultimative Kränkung, Herr König. Ja, Frau Königin, Sie auch. Sie zählen aber nicht. Sie zählen bis drei und dann ist es aus. Dann gehen Sie aus, um noch ein paar Nummern zu schieben. Nein, das tun Sie eh nicht. Sie beide räumen mit Leuten, die mir ähnlich sind, das genügt schon. Mit denen räumen Sie jetzt auf. Obwohl die für Sie gar nicht existieren. Sie wissen, die mögen Sie nicht. Als Götter zeigt ihr es mir, der Tobenden. Was anderes kann ich nicht als schreien und auf den Tisch hauen. Die Männer haben es mir gezeigt, wie man das macht. Ich konnte es nicht gut nachmachen. Ich habe mich bemüht, aber ich konnte es ihnen nicht gleich tun. Sie haben mir geraten, mich aufzuhängen, umschlungen von geflochtener Schnur. Aber das habe ich nicht gemacht, obwohl ich öfter dazu angeregt wurde. Die standen herum, die Männer des Königs. Jeder selbst ein kleiner König, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind, aber ohne dessen Schuld. Des Königs Schuld war das nicht. Diese Schuld hätte sie niedergedrückt und sie wollen ja aufrecht mit einem Glas und aufrichtig vor ihrem Display stehen bleiben, also sitzen, nicht wahr, vor dem Schirm, der sie nicht belügt, außer es stehen Zahlen drauf, oder? Die standen also nah dabei, aber gezeigt haben die mir nichts. Immer nur das Ausbleiben der erhofften Befriedigung, die ich mir sogar im Alter vielleicht noch verschaffen könnte. Oder wenn nicht, dann die Befriedigung, dass ich auch im Alter noch etwas sagen könnte, als blinde Seherin, als Behinderte mit einem Stock, den sie auf Menschen niedersausen lässt. Das ist ja ihre Lieblingsbeschäftigung. Menschen beschimpfen, anklagen, beschuldigen, blöd nachahmen. Die Spastis. Wer soll das denn sonst machen? Etwa der König? Aber sicher nicht! Egal. Jetzt ist es wirklich egal. Dieses Wort verwende ich so oft, dass es einfach wahr werden musste. Ich bin und es ist egal. Das Ausbleiben der Befriedigung der Erhofften. Oh je, das wird Folgen haben, wenn auch nicht hier. Das hier ist keine Serie, bei der der Empfang abbricht. Jeder kann sich Befriedigung erhoffen, der nur zur Frühstücksflockenpackung greift. Das Versagen, das dann einsetzt, weil nichts drin ist, ist sehr unangenehm. Kein Versager hat es sich so vorgestellt. Es ist nicht angenehm, weil der Körper einfach nicht mehr mag und weil Worte sowieso überflüssig sind, da doch ein anderer viel mehr flüssig ist. Das Meer ist ein Dreck gegen ihn. Zumindest behauptet er das. Und was der König sagt, das gilt. Bitte, was die Deutschen sagen, das gilt auch. Außer es handelt sich um die Deutsche Bank, die Vorgesetzte der Deutschen, welche immer Vorsätze haben zu sparen, aber dann geht es sich nicht aus. Sie besitzen einfach zu viel dafür. Es würde sich auch nicht lohnen. Diese Bank lügt. Genau so. Ja, im wahrsten Sinn. Seine, des Königs Rede, ist wiederum flüssig, wie vieles, das im Kühlschrank gestanden und jetzt verschwunden ist. Und er selbst, der König, ist natürlich auch immer flüssig, jederzeit flüssig. Ja, seine Schulden auch, die verflüssigen sich stündlich. Es wird ihm vergeben werden, wie Kredite an ihn vergeben wurden. Keiner gibt Auskunft darüber. Oder gar Unterkunft. So, jetzt hat der König seine Frau gesehen, welche sich aufgehängt hat. Um Gottes Willen, doch nicht jetzt. Besser später. Nein, das ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Zeilen ist es her, und es ist nur gesagt und aufgesagt. Es könnten auch Seiten sein, mehrere Seiten. Es steht ja bei mir auf jeder Seite dasselbe. Und es ist dennoch nicht wahr. Also? Das Ausbleiben der erhofften Befriedigung, dass mir, dass uns Dichtern und Sagern noch wer zuhört, das wundert mich jetzt schon. Eigentlich wurde es uns fix versprochen. Es sind aber wieder nur wenige an den Lautsprechern übrig geblieben, um schadenfroh zuzuhören, wie diese Befriedigung schon wieder ausbleibt. Die bricht immer wieder ab, wie mein WLAN, wenn ich mit dem Tablet Radio hören möchte. Obwohl die Arbeiters in Korea so hart und so billig dafür gearbeitet haben, es herzustellen. Jedoch nicht wissen, was sie da überhaupt erzeugt haben. Sie verstehen ihr eigenes Produkt nicht mehr. Macht nichts. Das geht mir auch oft so. Und es gibt ja auch immer weniger Arbeiters, die zählen gar nicht. Das Produkt wird sich bald selbst herstellen. Und dann wird es unser Gott sein, welcher ebenfalls durch sich und aus sich heraus entstanden ist. Ein Selbstläufer. Ein Selbstschöpfer. Und wenn sie was zählen, die Arbeiters, dann immer das Falsche. Sie sollten mal schauen, wie es zugeht, dass etwas nicht zugeht. Und etwas anderes dafür nicht auf. Pfusch! Manchmal geht es sogar in Flammen auf, wie die Arbeiters in ihrer Arbeit aufgehen. Das Gerät wird in sehr kleinen Schritten von mehreren hergestellt. Keiner überblickt das Ganze. Aber das hat schon Marx nicht überblickt. Oder nur mit Mühe. Und nein, weil Sie schon fragen. Befriedigung bekommt man nicht, wenn man was tut. Sie befriedigt nur, wenn man sie bekommt, ohne was zu tun. Wissen das die Arbeitslosen überhaupt? Dieses Ausbleiben der täglichen Befriedigung, die letztlich immer zu Unfrieden führt, tut mir leid. Aber sie wird furchtbare Folgen haben. Wenn auch nur für uns. Das Versagen der Versager, das jetzt immer öfter eintreten wird, es wurde auch längst erwartet. Denn jetzt haben wir nichts mehr zu sagen. Schon lange nicht mehr. Und das sind wir nicht gewohnt. Ihr Menschengeschlechter, ach, ihr müsst euch etwas stärker einmischen in das Geschehen. Es genügt nicht, wenn sich nur das Geschlecht einmischt. Das bewirkt nichts. Euer Leben ist auch nicht nichts. Oder doch? Was, sagt der König? Er sagt, es ist jeder etwas wert. Der König muss nur noch nachdenken, wie viel und wo. Und für wen? Sagen Sie das nicht. Sie alle, sagen Sie jetzt nichts. Es kann gegen Sie verwendet werden. Nein, es ist schon was. Es ist schon etwas. Ja, das finden wir auch. Ihr findet im Dunkel doch nicht einmal eure Füße. Außer wenn Sie im Bett Socken tragen. Dann ist etwas Fremdheit dabei, die euch stören könnte. Och, da sind wir traurig. Zählen wir wirklich nichts? Gar nichts? Stören wir euch denn wirklich so? Das haben wir nicht gewusst. Oh je, was müssen wir hören? Uns Armen zerreißt das Herz. Das sieche Land, ja, das auch. Es zerreißt wie ein Vorhang vor einem Tempel. Und was hier beginnt, was hier anhebt, ist kein Kartenhaus aus Karten, auf denen keine Gesichter drauf sind. Es ist schon das neue Leid, welches zum Alten kommt. Es wurde nicht erwartet, ist aber trotzdem gekommen, das Leid, dieses grausame Band. Oh bitte, muss das denn sein? Ja, es muss sein. Geht zurück in euer Land oder bleibt besser gleich weg. Baut die Mauer. Du kriegst keine Kohle mehr. Nimm dein Kopftuch ab, sofort. Sonst reiß ich es dir runter. dann haut mich dein Bruder in die Fresse, weil er mein Bruder nicht sein wollte. Komm dieser Aufforderung nach oder entferne dich. Ha! Deine Eltern werden nun abtransportiert und abgeschoben oder gar nicht reingelassen und an einem Flughafen festgeklebt werden. Wir schnappen euch euer Essen weg, weil ihr uns unseres so lang weggeschnappt habt. Wir rempeln euch absichtlich an. Das geschieht jetzt immer öfter. Die Stiege fliegt. Nein, da fliegt jemand über eine Stiege. Aua, das muss doch wehtun. Wer hat denn das wieder gemacht? Der muss jetzt verdammt nochmal weg von hier und zurück in sein eigenes Land. Immerhin hat er eins. Europas Feinstes. So fein wie Tante Finis Markenmehl. Da hat er noch Glück gehabt. Sonst noch was? Sonst nichts, denn mehr fällt mir nicht ein. Wir haben nichts zu sagen, weil uns keiner mehr zuhört. Und das ist auch besser so. Wir haben nichts mehr zu sagen, weil nur wir einander noch zuhören. Im Buch der Gesichter, im Bilderbuch. Nein, gesprochen wird dort nicht und geschrieben hoffentlich auch nicht viel. Mehr können wir nicht lesen. Wir haben Schwierigkeiten damit. Nicht so viel dort schreiben. Sonst wäre mein eigenes hervorstechendes, aber niemals treffendes Schreiben ja überflüssig. Dabei bemühe ich mich doch so. Ja, in diesem Buch, da sind wir alle drin. Alle außer mir. Denn mein Gesicht habe ich schon lang verloren. Die anderen haben aber erst recht verloren. Je mehr Gesichter sie gewonnen haben, desto weniger ist ihr eigenes Gesicht wert, das ihre Denkart und ihr Geschick verrät. Selbst wenn man es nur kurz anschaut. Es verschwindet unter zahllosen anderen, wenn auch nicht jeder von denen sie lieb hat. Die lügen alle. Die haben sie bloß lieb, damit auch sie lieb haben. Sonst nicht. Freuen sie sich. Die anderen haben schließlich auch verloren. Sie sind alle in ihr Gesichtsloch eingelegt worden, bis es voll war und unter süß-saurer Marinade gestöhnt hat. Man weiß nie, ob man gelobt wird. Hofft es aber. Alle fühlen sich als Sieger, weil sie es so weit geschafft haben. Zumindest fühlen sie sich als Sieger, weil sie wenigstens irgendwo stehen. Und wäre es nur als Foto im Buch der Eingeweidebeschauer. Ja, das wäre schön. Aber man kann nun mal in die Menschen nicht hineinschauen, so gern man es täte. Da können sie so entsetzlich brüllen, wie sie wollen. Da können sie den Strick lösen. Ja, den um den Hals des Volkes. Da steckt noch was. In der Frau steckt was. Ist das eine Nadel? Wieso eine Nadel? Das ist doch äußerst unwahrscheinlich, dass jemand eine Nadel im Kleid stecken hat. Außer eine Brosche hängt dran. Womöglich eine, die von der Tochter eigenhändig entworfen wurde. So was Kostbares. Aber ich wollte doch noch berichten, wie ich vom Vater geschlagen worden bin. Bitte, ich habe ihn zwar auch geschlagen, aber davon reden wir nicht. Andere wurden ja auch geschlagen, noch viel schlimmer. Aber für mich zählt nur, was mir passiert ist. Und weil alle so denken... Sehen Sie, weil alle so denken, haben Sie jetzt den König, den Sie verdienen. Der schlägt Sie jeden Tag. Und Sie genießen es. Weil sie es verdient haben. Sie haben Unterhaltung verdient, wenn sie schon nicht mehr für ihren Unterhalt sorgen können. Sie können sich nur noch sorgen. Tennis oder Golf, ganz egal. Der schlägt sie. Seine Marke ist heißer denn je. Er baut Türme. Einen hat er schon. Weitere sollen folgen. Er singt keine Sprüche, er macht es einfach. Er schlägt sie, wie ich geschlagen worden bin, die auch einst eine Königin war, na, sagen wir Prinzessin in Erwartung eines Lebens, welches dann nicht kam. Was sagt der Mann? Sonst sagt ja keiner was. Nur der Mann spricht. Er ist am Wort. Er ist das Wort. Er ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Der erste und das letzte. Das hab ich jetzt umgedreht. Zuerst kommt für mich persönlich aber immer der Anfang. Da kann man noch Hoffnung haben als Sprüchesängerin. Na, das hättest du wohl gern. Als Sprücheklopferin schon eher. Trotzdem muss irgendwas dran sein an ihm. Fragen wir ihn halt, was er meint. Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Und den Arbeiters geben wir sogar besonders gern. Denn sie standen als Erste treu an unserer Seite, kamen dann aber immer als Letzte. Jetzt werden sie die Ersten sein. Ich weiß aber noch nicht, was wir ihnen geben werden. Denn wir haben nichts für sie übrig, wenn wir erst die höchsten Ehren empfangen haben und über den Staat gebieten werden. Und zwar, weil uns nichts übrig bleiben wird. Sie glauben ja nur, dass sie übel leiden. Sie wissen ja gar nicht, was Leiden heißt. Sie wissen nicht, was das ist, dass ihre Wangen hinunterrinnt. Unser Haus können sie nicht betreten. Das ist ausgebucht. Bücher müssen wir dafür nicht lesen. Wer mich liebt, der folge mir nach. Oder nicht. Ganz wie er will. Es gibt dafür keine Belohnung, aber auch keinen Tadel. Das Wirtschaftsprogramm wird jetzt eingelesen. Der Rechner versteht es nicht. Er kann es nicht ausrechnen. Ich verteile nur. Ich gebe nicht. Neu daran ist vielleicht, selig sind, die meine Gebote halten, auf dass sie Macht haben an dem Holz des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt und ihre Häuser bauen in der Stadt. Jedenfalls diejenigen, die ich noch nicht gebaut habe. Und das sind nicht mehr viele. Sowieso. Warten wir halt, bis die Schlange uns in die Ferse beißt. Ich glaube, seine Frau, des Königs Frau, hat sich klüger angestellt. Sie ist in der Schlange daher auch schneller vorgerückt, schneller als wir, die kleinen Geliebten, die stehen geblieben sind, die sich nicht weiterentwickelt haben. Ich sollte jedoch nicht immer für alle Frauen sprechen. Und schon gar nicht in Bezug auf Papa. Das gehört sich nicht. Seine Frau aber, die ist was anderes. Die ist was anderes als ich. Ja, sowieso. Sie ist wirklich schön. Dafür hat sie viel Geld ausgegeben, dass sie so schön ist. Sie hat alle überholt. Sie hat sich dafür selbst öfter überholen, General überholen lassen. Und jetzt? Und jetzt? Sie hat kein Alter. Ich leider schon. Ich bin alt. Ich komme nicht mehr in Frage. Ich kenne auch die Antwort nicht, weil ich ja auch die Frage nicht gehört habe. Ja, zu Blindheit kommt im Alter noch Schwerhörigkeit dazu. Aber aus allen anderen Gründen auch, wo keiner mehr wohnen wollte. Selbst wenn man sie ihm gratis zur Verfügung stellte. Und jetzt? Jetzt aufhören zu bauen? Jetzt, da ich so viele habe, auf die ich bauen kann? Niemals! Er selbst. Über wen spreche ich da? Wenn ich sie meine, sollte ich sie sagen, aber das ist sinnlos. Sie würden mir nie zuhören und die anderen machen es ihnen jetzt nach. Überall. Wir haben ausgeredet. Wir sind mit Reden noch nicht fertig. Doch man hat uns das Wort im Mund abgeschnitten. Zuerst wurde es herumgedreht, ob man noch etwas davon schlucken kann, und dann einfach abgeschnitten. Wir sind verstummt. Je mehr wir reden, desto stummer sind wir. Wir finden keine Gegenliebe, kein Gegenüber, keinen Gegner. Nichts mehr. Wir haben die Lektüre für die nächsten Wochen bereits bestimmt. Es ist ihr wunderbares Wirtschaftsprogramm. Das sie aber nicht brauchen. Wir nehmen es. Danke vielmals. Bekommen es aber nicht. Das einzig Gute ist, dass wir jetzt darüber nachdenken werden, was passiert ist. Der Gedanke wird die Tat hinter sich herzerren. Und dann wird er die Tat treffen, die keinen Gedanken mehr braucht. Haben wir Armen jetzt etwas Ruhe nach der Qual, damit wir das alles nachlesen und dann wieder die Führung übernehmen können? Nein, nichts da. Und wenn, dann nicht bei uns. Keine Ruhe. Jetzt von der eigenen Niederlage bloß nicht dumm sich machen lassen. Sich nicht verleiten lassen, Tabubrüche mit Lust zu beantworten. Nein, die Tabubrüche werden mit Lust begangen. Wir allerdings... Wir haben keine Lust darauf. Wie weit und wohin auf Erden gelangt man auf diesem Weg? Das Navi hat vorhin was Falsches gesagt, deshalb fragen wir ja. Sieh da! Kommen Sie her! Kommen Sie her und verbergen Sie sich nicht! Da ist eine Furche. Sehen Sie sich hinein, nur zu! Sie sind ja König, weil viele sind wie Sie und in der Warteschlange hängen wie an einem Strick. Nein, nicht an diesem. Da hängt schon die Königin. Auch Sie könnten König werden wollen. Schauen Sie. Wie Sie dann Ihre Frau loswerden können, erfahren Sie hier. Die Gerechtigkeit, dass es keiner werden kann, verhindert das. Viele sind schuldig. Noch mehr sind uns was schuldig. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Kommt nicht in Frage. Fleischschulden sind etwas ganz anderes. Und nicht jeder will sich was rausschneiden lassen. Außer es muss sein. Und der Arzt steht mit seiner Axt bereit. Sagten Sie Fleischschuld? Das Recht des Partners, vom anderen Sex zu verlangen, und zwar beidseitig. Das hat man damals sogar der Frau zugestanden. Jeder konnte vom anderen und dann umgekehrt Sex verlangen. Das nannte man seine Schulden begleichen. Das heißt, seine Pflicht erfüllen, mahnt die Deutsche Bank. Die treueste der Treuen. Die einzige, die noch gefickt wird. Die einzige, die immer noch auf Begleichung wartet und daher selber fickt, was sie vorfindet. Immer jemand anderen. Viele andere. Damit der Einzelne es nicht so schnell merkt. Beim König. Traut sie sich das nicht? Es würde ihr auch nichts nützen. Die einzige, die noch was verborgt hat, wenn auch einem König, und die dem Kreditsystem noch vertraut. Diese Kredite bluten aus vielen Wunden, die irgendwann versiegt sein werden. Das Blut wird gestillt werden. Die Menschen werden auch still geworden sein. So viele Wunden. Sehen Sie, das ist so, wie jede Frau Löcher hat, aus denen es sich auch gut bluten lässt. Ja, da unterscheidet sie sich leider nicht in diesem Punkt. Außerdem mit dem Blut unterscheidet sie sich nicht von mir. In allen anderen Punkten schon. Löcher? Ich frage mich, wie die da reinkommen, die Löcher. Welche Waffe hat sie ihnen geschossen? Welche Waffe? Welche die einen ergriffen, die anderen aber nicht. Ach, ich sehe schon, die Löcher, nicht alle, aber viele, kommen von dieser Kompassnadel da. Das ist ein völlig neuer Ansatz. Geht danach aber in die falsche Richtung. Nicht, was Sie glauben. Also nicht diese Nadel. Die Löcher kommen von dieser relativ kleinen Anstecknadel. Das Ansteckende daran sieht man gar nicht. Und weil Sie fragen, der König kommt jetzt nicht. Er kommt morgen wieder. Jetzt aber nicht. Jetzt hat er was anderes vor. Er spricht im Fernsehen. Wie kann er dann hier sein? Er nimmt diese Nadel aus seiner Frau heraus. Wieso? Wenn er doch im Fernsehen ist. Ach so, es ist eine Aufzeichnung. Er nimmt die Nadel aus dem Kleid seiner Frau, denn der Armreif seiner Tochter ist als Waffe nicht geeignet. Er ist nur teuer, sonst taugt er für nichts. Der König holt aus. Das kann doch nicht wahr sein, dass er das macht. Aber das haben wir schon oft von ihm gedacht. Und er stößt sie sich nicht in die eigenen Augen. Der ist ja nicht irre, dass er sowas macht. Ha, also was macht er mit der blöden Nadel? Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe gerade, dass er das doch macht, was er vorhatte. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte geglaubt, er will seine Neubauten noch länger sehen und betrachten. Nein, meint er. Herrschen, das sollen andere tun. Bauen, das sollen wieder andere tun. Sie werden es nicht wieder tun. Und er ruft auch nicht etwa das... Nie mehr wieder sollen sie... Also die Augen. Sehen das Übel, das ich litt. Noch das, das er tat. Die Deutsche Bank beginnt an dieser Stelle immer bitterlich zu weinen. Denn sie hört nur dieses Nie mehr. Sonst hört sie nichts vom König, dessen Augen weit offen stehen, als könnte er mit ihnen was sehen, das sonst keiner sieht. Aber das will er mit der Nadel ja gerade verhindern. Ganz blöd ist er schließlich nicht, oder? Wenn man sich die eigenen Augen ausstechen will, sollte man sie vorher schließen, damit man die Nadel nicht kommen sieht. Wenn man andere ausstechen will, sollte man das auch machen. Dann sieht man nicht, wie klein die sind. Es lohnt sich gar nicht. Was wollte ich sagen? Also, was er nicht mag, der König, das sind Verhinderer. Er mag Ermöglicher. Er, dessen Augen nur noch das Dunkel schauen werden, das er selbst ist. Er ruft Unsagbares, weil er es eben nicht sagen kann. Deshalb muss er es rufen. Will er aus diesem Land sich selbst verstoßen? Im Gegenteil, er will seinen Augen endlich das Dunkel bringen und sich überhaupt nur noch im Dunkel aufhalten, das er ersehnt. Dann hat er endlich seine Ruhe. Okay, ohne Augen darf er hierbleiben. Aber das darf er sowieso. Und wenn er geht, soll er seine blinden Augen mitnehmen. Seine Bauten bleiben da. Die sind immobil. Die sind unverrückbar. Die kann man nur in die Luft sprengen, wenn man sie nicht mehr haben will. Nein, der König geht eh nicht weg. Bitte, sagt er. Bitte noch mehr Dunkel für mich. Und dann werde ich allein, ich ganz allein, ans Licht treten. Und man wird nur mehr mich sehen. Denn alle anderen werde ich abgehängt haben. Ohne ihren Ballast werde ich schneller hervortreten können. Hervorschnellen wie ein Fisch in den Schwarm unendlich vieler Mücken. Ihm ist jetzt klar, dass er das gar nicht hätte anschauen, dass er gar nicht hätte erstreben dürfen, was er geschaut und erstrebt hat. Die Verstreben fallen. Er singt sein Elend. Wie blöd, dass er gewonnen hat. Er wollte, er hätte nicht. Was könnte er jetzt alles anstellen, was er aber trotzdem anstellen wird? Und derart vom Übel singend stößt er? Ich sage Ihnen das, weil Sie vorhin gefragt haben. Er stößt die Nadel oft. Nicht einmal nur. Aber einmal hätte schon gereicht. Die Nadel, den Schmuck seiner Frau, nicht wahr? Der mit dieser Nadel befestigt wird. Er selbst hat ihn ihr geschenkt. Den Schmuck. Die Tochter hat ihn entworfen? Nein, die Tochter hat ihn nicht entworfen. Diesen nicht. Also, die Nadel dran stößt er in die Augen sich. Die Blutenden, die Höhlen netzen auch die Wangen, senden nicht nur Tropfen rinnenden Bluts. Nein, in einem hin verströmt schwarz sich blutrünstiger Hagelguss. Ich wollte, ich hätte das schreiben können. Doch kein Gott kann mir dabei helfen, dass ich es so gut oder wenigstens halb so gut kann. Der jagt mich höchstens durch die Himmelsflüchte, nein, Himmelsflüche, bis ich einmal die Nerven verlieren und mir einen anderen Gott suchen werde. Hilf Gott. time I'm walking down the streets. Some pretty mama stop breaking down with me. Stop breaking down. Yeah, stop breaking down. Stuff I got will bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. I can't walk the streets, can't contemplate my mind. Some no good woman, she starts breaking down. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stuff I got will bust your brains out, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, like the aping clown. You won't do nothing but tear a good man's reputation down. Stop breaking down. Please stop breaking down. The stuff I got will bust your brains out, baby. Woo, it'll make you lose your mind. Jumped up and throw a pistol down on me. Stop breaking down. Please stop breaking down. The stuff I got will bust your brains out, baby. Woo, it'll make you lose your mind. I can't stop walking down the streets. My pretty mama don't stop breaking down with me. Stop breaking down. Hey, stop breaking down. Stuff I got will bust your brains out, baby. Woo, it'll make you lose your mind. Am Königsweg von Elfriede Jelinek, Teil 2. Mit Thomas Albus, Peter Brombacher, Katja Bürkle, Helga Fellerer, Christian Gaul, Mechthild Grossmann, Johannes Herschmann, Christoph Jablonka, Johannes Silberschneider, Katrin von Steinburg, Sebastian Weber, David Zimmerschied sowie Elfriede Jelinek. Musik: Elliot Sharp. Ton und Technik: Michael Krogmann, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Herbert Kapfer.